bin geil, gut und der Mond steigt auf. Pics, wat mir grut, erstmal Norden kroche. Über Menschen und Norden kannst du sagen, was du wollt. Wo kann ihr nicht trinken, dood ist an sie leben, selben Schuld. Denn da lobt Stay und da lobt der Dish. Na Lane in Jay und wieder zwischen. Als Guide kein Style, auf dem Swatch und auf dem Krügen. Wie ein Geld ist futsch, na der Möcht wie nochmal Öl. Das Leben hier ist duster, zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven really duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die mich zu rügen, Ronald Rügen mach ich nicht so. Ich mach schon Tope Sögen, länger blieben mach ich nicht so. Ich mach wenn Sünden schien, Sonnenregen mach ich nicht so. Ich mach ne Buddel rum, ne Buddel rum, Frau. Pfeffen, Griesenkopf, Hunde, Esel, kommt da bei mir dör. Trägt dich was zu so, Mützer pieseln, nur der Achterdür. Knipp dich kar den Dusern, okay den Tour sehen wie du sie. Morg da tschüss das Küstennebel, knipp ob nach der Schumatie. Hier ist Duster. Hier ist das Balken duster, war nicht die sich beten, docke ich. Hier ist das Leben themlich sinnig und du süße Sünde ich. Hier ist der Heben, Krieg so grau, die Lüa von der Nordsee. Hier sind wir nicht einfach bloß lau, hier sind wir Pitch verdammt. Wenn Wald mit Morden oder Flau, ich für mich Flau in Moch. Wenn wer das hat, man duster, morgen gibt dir Hissen doch. Ey, Flow ist mega duster, Flow ist mega duster. Und wenn ihr Sünd von Heben fallt, dann sind wir allen duster. Steigt die Sinni und deswegen ist die Haven really duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven really duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die Haven really duster. Zappen, zappen, duster. In Norden steigt die Sinni und deswegen ist die